Deutschlandfunk. Mitternachtskrimi. Aber nun das Wort für Mr. Hitchcock. Muss ich sagen, ich war geboren in München. In 1925. Geboren als Regisseur von Filmen. Und so die Karriere von Hitchcock hat angefangen in München. Das war der Film Irrgarten der Leidenschaft, ja, mit Virginia Wally. Ja, und ich habe eine Liebe für München, weil ich habe so viel gute Memory, wie sagt man? Erinnerung. Gute Erinnerung. Und was mehr kann ich sagen? Hitchcock von Michael Farin und Hans Schmid. Guten Abend. Ich sage es Ihnen lieber gleich. Hitch, wie seine Freunde ihn nennen, Hitch wird nicht kommen. Hitch ist verhindert. Tot. Gestorben. Am Morgen des 29. April 1980, 9.17 Uhr, 80-jährig, in seinem Haus in Bel Air, im Kreise seiner Familie. Marion, schön, dass Sie da sind. Kein einfaches Ende, oder? Er trank zu viel. Hin und wieder verlor er die Kontenance. Weil man ihm immer stärkere Schmerzmittel gab. Seine Arthritis. Ständig hat er seine Assistentin gefragt, wann es denn soweit sei. Oh, Entschuldigung, Norman. Norman ist auch da. Norman Bates, ich grüße Sie. Er wollte schon immer alles ganz genau wissen. Mit 8 Jahren ist er das gesamte Londoner Busnetz abgefahren. Mit 16 kannte er alle Straßennamen New Yorks und die Haltestellen des Orient Express. Er hatte eine Karte, auf der er täglich die aktuellen Positionen britischer Handelsschiffe markierte. Als der berühmteste Regisseur Englands in den 30ern war es für ihn kein Problem, sich für Drehbuchkonferenzen einen Themsedampfer zu mieten. Ja. Er ließ sich flussabwärts tragen, zum Meer, kehrte nicht wie die Touristen beim Tower oder in Greenwich um. Der Strand, Schnittstelle von Wasser und Himmel. Da stoßen die Träume und die Erinnerungen aneinander. Look, look! Hey, no touching allowed! Wasser mischt sich bei Hitchcock immer mit Blut. Ein Ort des Todes, das Geschrei der Möwen, Frauenleichen in den Dünen, der Untergang der Welt. Wer auf das Meer sieht, die Zeit verliert irgendwie an Bedeutung. Das hat Hitchcock interessiert. Erstaunlich im Zeitalter der flinken Bilder, wie wenig er sich drängen lässt, mit welcher Geduld die Kamera beobachtet. Besonders in Rope und in Under Capricorn. Diese langen Einstellungen. Erzählte Zeit und Erzählzeit werden eins. In Psycho kommt sogar ein ganzer Tag abhanden. Das hat damit zu tun, dass Hitchcock die Abläufe in die Länge zieht. Es dürfte also durchaus in seinem Sinne gewesen sein, dass Douglas Gordon in 24 Hours Psycho den Film mit 2 Bildern in der Sekunde abspielte? Ich denke schon. Filme machen bedeutet, dem Tod bei der Arbeit zusehen. Ich sehe dich vor mir, Marion, wie du die Hand ausstreckst. Den Duschvorhang. Glied für Glied reißt er aus der Befestigung. Atemstöße, die aus deinem Körper dringen. Bei Hitchcock besonders in den späten Filmen, zieht sich das Sterben immer unerträglich in die Länge. Der Tod von Gromek etwa in Torn Curtain oder der von Brenda Blaney in Frenzy. Wir werden Zeuge, wie ihnen das Leben langsam, ganz langsam aus dem Körper gepresst wird. Im Director's Cut von Frenzy leuchtet der Speichel auf Brendas hervorquellender Zunge. Bei der Duschszene bewegt sich die Kamera so langsam auf sie zu, sie sind bereits tot, Marion, dass man sehen kann, wie die Wassertropfen auf ihrer Haut trocknen. Good afternoon. Here we have a quiet little motel tucked away off the main highway. And as you see, perfectly harmless looking. When in fact, it has now become known as the scene of the crime. This motel also has, as an adjunct, an old house, which is, if I may say so, a little more sinister looking, less innocent than the motel itself. And in this house, the most dire, horrible events took place. I think we can go inside because the place is up for sale. Although I don't know who's going to buy it now. In that window on the second floor, the single one in front, that's where the woman was first seen. Let's go inside. Hitchcock stand dauernd im Licht der Öffentlichkeit. Man weiß aber nur wenig über ihn. Wenn er nicht gerade einen Film drehte, bereitete er den nächsten vor oder er versuchte, einen neuen Stoff zu finden. 53 Spielfilme, 2 kurze, halbdokumentarische Propagandafilme, 20 Fernsehfilme, die Mitarbeit an einem Dokumentarfilm über Auschwitz, ein Hörspiel, einige nicht realisierte Projekte, gut 2 Dutzend Aufsätze. Drollig und weise wollte er wirken. Drollig und weise. Er hat oft das gesagt, was sein Gegenüber gerne hören wollte. Truffaut zum Beispiel hat er in fast allem zugestimmt. Sein Gedächtnis war phänomenal. Fragen zu seiner Person beantwortete er nur ungern. War man besser mit ihm bekannt, wurde man in die Küche des Hauses in Bel Air gebeten, in sein Heiligtum. Er hatte den Londoner Daily Telegraph abonniert, um sich über den Tabellenstand von West Ham United auf dem Laufenden zu halten. Sein Lieblingsfisch ließ er sich direkt von der englischen Küste einfliegen. Seezunge. Wer gehofft hatte, nach seinem Tod würde man mehr über ihn erfahren, sah sich getäuscht. Es gab zwar umfangreiche Produktionsunterlagen, aber kein Tagebuch. Kaum Korrespondenz. Auch seine Frau und Tochter blieben schweigsam. Ließen sich nicht zur Preisgabe indiskreter Erinnerungen bewegen. Er war nun einmal seine Filme. Auch Hitch, die Kunstfigur, war sorgfältig kalkuliert und mediengerecht ausstaffiert. Immer wieder hat er die Geschichte vom kleinen Jungen erzählt. Mal 4, mal 8 Jahre alt. Den sein Vater mit einem Zettel zur Polizei schickt. Auf dem stand, man solle ihn zur Strafe einsperren. Er hat diese Geschichte so oft erzählt, dass er am Schluss selbst nicht mehr wusste, ob sie wirklich je passiert ist. Die Mechanismen der Mediengesellschaft hat er sich meisterhaft zunutze gemacht. Als ihm die Leichen in seinen Filmen den Ruf einbrachten, ein Sadist zu sein, kultivierte er das Image des furchtsamen und harmlosen Bourgeois, der sich nicht einmal mehr ans Steuer eines Autos zu setzen traut. Dabei war er in England noch ein begeisterter Autofahrer gewesen. Ich bin das, was Churchill einmal über Hitler gesagt hat. Ein Rätsel in einem Rätsel. Wie bitte? Das hat Hitch von sich selbst gesagt. Er hasste Improvisation und Planlosigkeit. Richtige Unordnung gab es nur in seinen Filmen. Das aber mehr als genug. Im Gegenteil. Er mochte Filme, die anfangen, die plötzlich stehen bleiben, die suchen, bis die eigentliche Geschichte beginnt. Die eigentliche Geschichte? Die eigentliche Geschichte beginnt. Obwohl sie bereits seit 1939 in den Staaten lebten und 1955 amerikanischer Staatsbürger geworden waren, Haben Sie sich in den USA nie heimisch gefühlt? Amerika bot mir finanzielle und filmtechnische Mittel, von denen ich in England nur träumen konnte. Ein künstliches Paradies. Now then, let me see. Aren't those lovebirds? No, those are redbirds. Oh, I thought they were strawberry finches. Oh, yes, we call them that, too. Here we are, lovebirds. Those canaries. Doesn't this make you feel awful? Doesn't what make you? Having all these poor little innocent creatures caged up like this. Am 13. August 1899. Sie wurden am 13. August 1899 geboren, als drittes Kind von William und Emma Hitchcock in Leytonstone, einem Vorort von London. Meine Familie gehörte zur unteren Mittelschicht, irisch-katholisch, im protestantischen England. Meine Eltern besaßen ein Geschäft, verkauften Gemüse, Fisch, Geflügel. Hitch hasste Vögel. Er aß auch nie Eier. Seine Eltern nannten ihn Fred, seine Mitschüler Cocky. Das hasste er. Er nannte sich selber Hitch. Jeden Sonntag Kirchgang in Stratford. Ich saß gern ruhig in einer Ecke und schwieg, schaute einfach nur zu. So war ich und so bin ich noch. Sie seien alles andere als mitteilsam gewesen. Ein Einzelgänger, hatten keine Spielkameraden, spielten für sich. Ich erfand eigene Spiele. Ich liebte Fahrpläne, das Theater, Pferdewagen. Von 1910 bis 1913 waren sie auf der jesuitischen Tagesschule St. Ignatius College. Ordnung und Disziplin. Sadistische Bestrafungen. Ich ging gern ins Kino. Ein einsamer, dicker Junge, der lächelte und einen ansah, als könne er durch dich hindurchsehen. Er stahl Eier und warf sie an die Fenster des Wohnhauses der Jesuiten. Kam dann ein wütender Priester herausgelaufen, setzte Cocky seine Unschuldsmiene auf. Ich ging schon früh ins Black Museum, interessierte mich für Verbrechen. You see, even in daylight, this place still looks a bit sinister. Now, it was at the top of these stairs that the second murder took place. She came out of the door there and met the victim at the top. Of course, in a flash, there was the knife, and in no time, the victim tumbled and fell with a horrible crash. I think the back broke immediately and hit the floor. It's difficult to describe the way that the twisting come upstairs. Of course, the victim, or should I say victims, hadn't any conception as to the type of people they would be confronted with in this house, especially the woman. She was the weirdest and the most... Well, let's go into her bedroom. Here's the woman's room, still beautifully preserved. And the imprint of her figure on the bed where she used to lay. I think some of her clothes are still in this wardrobe. ...1914 stirbt ihr Vater. Sie suchten sich Arbeit. Frauen sind... Sie haben sowas... Naja, Sie wissen schon. Ich war ein ungewöhnlich unattraktiver junger Mann. Und noch nie in meinem Leben mit einem Mädchen ausgewesen. 1920 eröffnet Famous Players Paramount ein Studio in Islington. Sie entwerfen die Karten für die Zwischentitel. Bald überträgt man ihnen auch andere Aufgaben. Er arbeitete bei Famous Players, kümmerte sich um seine Mutter... ging sonntags ins Kino, sonst nichts. A man should have a hobby. Well, it's more than a hobby. A hobby's supposed to pass the time, not fill it. Michael Borken taucht auf, von der Filmfirma Gainsborough, engagiert sie und die Cutterin Alma Revel, die ebenfalls beim Film arbeitet. Mein Gott, seekranke Frauen. Als ich Alma den Heiratsantrag machte, quälte sich das Schiff auf ganz verzweifelte Weise durchs Wasser. Wie Alma. Sie war seekrank. Wir waren auf der Rückreise von Deutschland. Ich machte es kurz. Ich wollte nicht riskieren, mich blumig auszudrücken. Sie hätte in ihrem erbärmlichen Zustand vielleicht geglaubt, dass ich ein Drehbuch mit ihr besprechen wollte. Eine meiner besten Szenen. Vielleicht ein bisschen schwach in puncto Dialog, aber wunderschön inszeniert und nicht übertrieben gespielt. Almas Ja bedeutete den absoluten Triumph für mich. Immerhin hatte ich mir vorgenommen, erstens Filmregisseur und zweitens Almas Mann zu werden. Unsere Flitterwochen verbrachten wir in St. Moritz. ...1924 kommen sie als Regieassistent und Designer nach Deutschland, in die UFA-Studios nach Berlin. Es war die große Zeit des deutschen Films. Ernst Lubitsch filmt mit Pola Negri, Fritz Lang dreht Metropolis und Murnau inszeniert seine Klassiker. Das Studio, in dem ich arbeitete, war gewaltig. Sie hatten auf dem Gelände einen kompletten Bahnhof gebaut. Dabei war Deutschland gerade dabei, im Chaos zu versinken. Das Kino aber florierte. Eines Tages sah Hitch zu, wie Murnau eine kurze Szene auf einem Bahnsteig drehte. Der Waggon neben der Kamera war echt. Passagiere stiegen aus und ein. Die anderen Waggons waren Attrappen. Will you sit down and we will have a little German conversation, yes? I'd love to. How much German do you know? I'm afraid very little. Suppose you say to me the days of the week in German. Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch. That is good, but pronounce the words broader, so Sonntag, Montag, Dienstag, yes? Wissen Sie, ich hatte ursprünglich gar nicht die Absicht, Filmregisseur zu werden. Das kam eher überraschend. Zuerst war ich Drehbuchautor, dann für die Bauten zuständig. Und dann wurde ich gefragt, würdest du nicht gern Regisseur werden wollen? Nun ja, was soll ich machen? Die erste Szene in ihrem ersten Film, The Pleasure Garden, zeigt einen Mord. An einer Frau. Einen Mord im Wasser. Der zweite Film, Mountain Eagle, landet wie der erste im Regal. Dann aber drehten sie The Lodger. Blondine, Perücke, Handschuhe. Große Begeisterung. Sie gelten von diesem Film an als Wundermann. Die Produzenten reißen sich um sie. Sie schließen einen Vertrag mit British International Pictures, werden mit 13.000 Pfund Jahresgage Englands bestbezahlter Regisseur. The Lodger war ein Triumph. Darin findet sich übrigens der erste seiner berühmten Kurzauftritte. Hitch ist nur undeutlich zu sehen. Ich habe mich immer wieder gern als Spion in meine Filme geschlichen. Ein Regisseur sollte wissen, wie es auf der anderen Seite ist. Ich erreiche das, indem ich den Platz hinter der Kamera mit dem davor tausche. In den USA hatte sich der Tonfilm 1929 bereits durchgesetzt, während man in England noch darüber diskutierte. Sie setzten die neue Technik in Blackmail einfach ein. Das Licht ging aus. Die Bilder erschienen auf der Leinwand. Man sah eine Frau. Großaufnahme. Ihre Lippen bewegten sich. Wir hielten den Atem an. Ihre Lippen bewegten sich erneut. Zum dritten Mal bewegten sich ihre Lippen. Von der Leinwand aber kam nur ein Geräusch. Nying. Nichts weiter. Nur ein näselndes Grunzen. Ein Geräusch, wie man es vielleicht in einem Albtraum hört. Es war eine große Enttäuschung für mich. Wenig später empfand ich dann ein seltsames Prickeln. Mit der Tonwiedergabe eines Dialogs hatte das allerdings nichts zu tun. Es passierte, als Donald Calthrop Eier mit Speck aß. Wir hörten das Kratzen seines Messers auf dem Teller. A good, clean, honest whack over the head with a brick is one thing. There's something British about that. But knives. No, knives is not right. I must say that's what I think and that's what I feel. Whatever the provocation, I could never use a knife. Now, mind you, a knife is a difficult thing to handle. I mean, any knife. And if you use a pen knife, knife. Alice, cut us a bit of bread, will you? A knife. Yeah, you ought to have been more careful. Might have cut somebody with that. In diesem Film begeht ein Mädchen einen Mord mit einem Messer. Sie rennt so schnell sie kann nach Hause, schleicht sich nach oben, wechselt die Kleider und kommt zum Frühstück wieder herunter, als sei nichts geschehen. Während sie isst, redet eine geschwätzige alte Frau an der Tür über den Mord. So etwas Schreckliches, sagt sie. Stellen Sie sich nur vor, ausgerechnet mit einem Messer. So was tut doch nur ein Ausländer, kein Brite. Gut, ein Ziegelstein, aber ein Messer? Während sie weiter plappert, sieht man das Mädchen im Zimmer, wie sie das Wortgemurmel hört und bei dem Wort Messer aufhorcht. In demselben Moment drängt auch die Stimme ihres Vaters auf sie ein. Würdest du mir bitte das Brotmesser geben, Alice? Und dann zeigt die Kamera das Messer, wie es durch den frischen Laib Brot schneidet. Knife. Alice, cut us a bit of bread, will you? Knife. Hitch arbeitete gern zu Hause. Bei Drehbuchkonferenzen trug er einen blauen Seidenpyjama und einen blauen Hausmantel aus Seide. Er saß meist auf einem Sessel im Renaissance-Stil. 6 Thriller drehten sie in diesen Jahren. The Man Who Knew Too Much, 1934, The 39 Steps, Secret Agent, 1935, Sabotage, 1936, Young and Innocent, The Lady Vanishes, 1937. Wie ich dazu kam, Spezialist für mysteriöse Thriller zu werden, kann ich Ihnen nicht sagen. Wenn Sie einen Jockey fragen, warum er Jockey ist, wird er antworten, weil ich gern reite. Ja, weil er gern reitet. Und was wird auf Ihrem Grabstein stehen? This is what we do to bad little boys. Hier spricht Bert Reisfeld in Hollywood. Wir befinden uns im Büro des bekannten Filmregisseurs Alfred Hitchcock. Mr. Hitchcock hat in einer Woche gleich 3 oder ich glaube sogar 4 Preise gewonnen. Darf ich Ihnen dazu gratulieren, Mr. Hitchcock? Dankeschön. Sie waren kürzlich in Deutschland. Ja, ich war in Frankfurt für ein paar Stunden und in Wiesbaden für 1,5 Tag. Na, da können Sie nicht viel Eindrücke gesammelt haben. Nein, für mich, die Essen war gut. Das Essen war gut? Ja. Nur das ist schon sehr beruhigend. Eine Beobachtung Ihrer Filme bringt eine interessante Tatsache in den Vordergrund. Und zwar, dass Sie meist eine einzige Dekoration verwenden. Wohl nicht in allen Ihren Filmen, aber in vielen. Weil ein Film ist in ein Zimmer. Für mich, das ist auch gut Kino. Zum Beispiel ist möglich für mich, wir machen einen ganzen Film in einem Telefonkiosk. Einen ganzen Film in einem Telefonkiosk? Ist möglich. Ist das möglich? Ja, warum nicht? Wir haben eine Leute da mit Händen, ja. Augen und Figur. Und das ist die, man muss mit dem Apparat die Mentalität erfassen. Mit anderen Worten, die Dekoration oder... Ist nichts für mich. Ich habe einen Film gemacht, ich weiß nicht, der Titel auch Deutsch, ist Lifeboat. Können Sie Lifeboat, einen Film das Lifeboat? Rettungsboot, ja. Ja. Mhm. In diesem Film, jede Aufnahme war eine halbgroße Aufnahme, die ganzen Film. Ich erinnere mich, der ganze Film fand in einem Rettungsboot statt. Ja. Was ist interessant für mich, ist die Charakter von den Leuten. Nicht einer Charakter läuft in die Straße oder ein Automobil oder ein Pferd geht. Ja. Das ist die Idee vom Kino, aber nicht für mich. Sie sind in Deutschland und in der ganzen Welt, möchte ich sagen, als Meister der Spannung bekannt. Und Sie haben auch der Farbe dramatische Spannungselemente abgewinnen können. kann man auch der Breitwand neue Elemente abgewinnen, die die Spannung und die dramatische Schlagkraft erhöhen? Ja, für mich nicht. Die Breitwand ist das geht für eine große Szene. Ja. Aber was für eine Großaufnahme. Das ja, macht's nicht. Ja, ich meine, ob das Element der Spannung. Ich glaube nicht. Die Spannung ist, wenn man seit einer Szene, wo die Publikum hat, mitzutun. Mhm. Ja, mit anderen Worten, wir haben auf dem Gebiet der Spannung nichts gewonnen. Ne? Die Spannung für mich ist besser mit einer kleinen Wand. Die Spannung ist nicht größer mit einer Breitwand. Das ist richtig. Noch eine Frage, Mr. Hitchcock. Es ist, glaube ich, dem Publikum allgemein bekannt, dass Sie in jedem Film in einer ganz kleinen Rolle selbst erscheinen. Und das ist für Glück, aber das kommt in die Tagen, wenn wir halt nicht genug Geld für den Schauspieler. Das geht so weit zurück. Nun wählen Sie diese Typen, die Sie also selbst verkörpern, von einem bestimmten Standpunkt aus oder ist das gerade Zufall? Meine ja, Rolle ja. ist kurz, als ist möglich. So kurz als nur möglich? So kurz als ist möglich, weil für mich als Schauspieler, ja. das ist furchtbar. Mhm. Das ist, muss ein Schauspieler sein. Noch eine letzte Frage, Mr. Hitchcock. Woher sprechen Sie so gut Deutsch? Ach, na. Sie waren, glaube ich, mal in Deutschland auch beruflich tätig, ne? Haben Sie nicht auch einen Film geleitet? Haben Sie Regie geführt, mal in Deutschland? Mein erster Film war gemacht in Deutschland, in 1925. Aha, da haben Sie so offenbar in nicht... In Deutsch. In Deutsch? Ja. Dann dürfen wir hoffen, dass Sie mal wieder einen Film drüben machen werden? Ja, ich kann nicht. Es ist eine Idee. Ist bestimmt die Möglichkeit, ja? Mein Film war gemacht in Geiselgasteig. Die Hauptdarstellerinnen hatten es nicht leicht bei ihm. Zwar schien er immer alles unter Kontrolle zu haben, das beruhigte. Man hatte das Gefühl, dass er einen führt und das Beste aus einem herausholt. Auch war er meist höflich. Allerdings, er machte dauernd anzügliche Bemerkungen. Hitch liebte Musik. Verbrechen und Musik. Und Melodramen. Er geriet in Verzückung beim Gedanken an ein Flugzeug, das über einer Militärparade echte Bomben abwirft. Am Set war er ein Sadist. Nichts freute ihn mehr, als sich einen Filmstar vorzunehmen, ihn zu bearbeiten, bis er schwitzte, und dann die Sequenz öffentlich auf den Müll zu werfen. Die Kritiker griffen derlei dankbar auf. Dicker, sexuell frustrierter Mann lebt seine unbefriedigten Triebe in seinen Filmen aus und auf dem Filmset. Hauruck-Psychologie? You're right, that was the gunshot you heard. That was the signal that brought all the trouble out in the open. It's a scene from our new picture, The Man Who Knew Too Much. As you know, Alfred Hitchcock has an uncanny knack for coming up with the unusual in entertainment. Well, The Man Who Knew Too Much can certainly be put in that category. I play the part of an American doctor, Doris Day is my wife, and the story is about our trip abroad that started out as a holiday and ended up as a nightmare. And to film it, Hitchcock took us thousands of miles away from Hollywood to Marrakesh, which is right in the center of the North African trouble area. And that was just the beginning. From there, we flew to London for backgrounds of a whole strange series of events that ended up that final night in the great concert hall, where the cue for murder was one single crash of the cymbals. Seine Drehbücher sind kleine Kunstwerke. Er hat jede Einstellung am Seitenrand skizziert. Ja, er hatte einen kleinen Vorführraum im Kopf. War das Drehbuch fertig, verlor er das Interesse am Film. Den Film im Hirn hätte er sich am liebsten gleich mit dem nächsten Projekt beschäftigt. In der Regel waren Hitchcocks Augen beim Drehen geschlossen. Er erlaubte sich sogar hin und wieder ein Schläfchen. Hooray for Hollywood. Sie wollten eigentlich gar nicht nach Hollywood. Hollywood. Das ist doch, als hätten die Insassen die Leitung des Irrenhauses übernommen. Trotzdem haben sie die Lage sondiert. sind mit Irma und ihrer Tochter Patricia auf der Queen Mary nach New York gefahren. Immerhin hatte die New York Times sie neben der Magna Carta und der Tower Bridge zu den drei einzigartigen Institutionen der Briten gezählt. Was mich an Hitchcock am meisten überraschte, war, dass er kaum Regieanweisungen gab. Er war ein dösender, nickender Buddha mit einem geheimnisvollen Lächeln. Wenige Tage nach Ausbruch des Zweiten Weltkriegs begannen die Dreharbeiten zu Rebecca. Sie stand früh auf, aß viel. Sie hofften, in den USA würde alles besser werden. Bessere Technik, mehr Geld, bessere Stoffe, mehr Anerkennung. Er war ein Svengali. Er kontrollierte einen völlig. Mich nahm er beiseite und flüsterte, also Mädchen, du gehst jetzt da rein und machst dies und das. Und dann sagte er, weißt du, was so und so heute über dich gesagt hat? Weißt du, dass Olivia dich in dieser Rolle nicht haben will? Na, mach dir nichts draus. Das eine oder andere von dem, was er mir erzählte, mochte wahr gewesen sein. Aber natürlich fühlte ich mich die ganze Zeit über schrecklich. Um es deutlich zu sagen, er stiftete Uneinigkeit unter uns. Er wollte die totale Kontrolle über mich. Meinem Spiel hat das natürlich gut getan. Es war Teil des Aufruhrs der Gefühle, den er erzielen wollte. Er brachte mich ständig aus dem Gleichgewicht. 360 Pfund. Hitch war damals dick wie nie. Zu ihrem Produzenten David O. Selznick, der während der Dreharbeiten eingriff und den Final Cut hatte, war das Verhältnis schnell zerrüttet. Außerdem hat er sie an andere Produzenten ausgeliehen und gut dabei verdient. Das dürfte sie geärgert haben. Hitchcock hatte die Gewohnheit, zum Mittagessen einen halben Liter Champagner zu trinken. Einmal gab es nach dem Mittagessen eine lange Szene, in der ich dastand und redete. Als die Szene vorbei war, erwartete ich den Ruf Cut. Ich schaute hinüber, da saß Hitchcock schnarchend, mit gespitzten Lippen. Also sagte ich, Schnitt. Er wachte auf und fragte, waren Sie gut? Es ist die beste Szene im ganzen Film. Dann zum Entwickeln damit. Ich hatte gehört, er sei ein dicker Mann, der zu schlüpfrigen Witzen neige. Ein Gourmet und prahlerischer Weinkenner. Ich war nicht darauf gefasst, einen so feinfühligen Mann zu treffen. Ein unterhaltsamer und kenntnisreicher Gesellschafter. Bücher und Gemälde, Hunde, Häuser und Politik. Seine Leidenschaft aber galt der Arbeit. But if you think that you can be an actor, see Mr. Factor. He'd make a monkey look good. Within a half an hour, you'll look like Tyrone Power. Hooray for Hollywood. Mit Hitchcock arbeiten hieß, ihm beim Reden zuzuhören. Anekdoten, Situationen, Charaktere. Vor allem aber Töne, die er sich in der Nacht ausdachte und die er am Tag an uns ausprobierte. Ob jemand ging, mit Papier raschelte, einen Umschlag aufriss oder pfiff, ob es das Flattern von Vögeln oder sonst ein Geräusch war, es wurde sorgfältig von ihm orchestriert. Er komponierte Toneffekte wie ein Musiker. Rojas psychedelische Komposition für den Film Spellbound wurde in den 50ern gern für Filme über Außerirdische verwendet. Hitch war immer sehr höflich. Wenn die Leute jedoch zu laut wurden, wusste er, wie er für Ruhe sorgen konnte. Er sprach dann ganz leise, fast flüsternd, so dass ihn niemand verstand. Natürlich hatten wir alle gehört, dass er Schauspieler für Rindviecher hielt. Und so erwarteten wir Schlimmes. Er betrachtete uns als Eindringlinge in seine Fantasie. Aber dann war er doch sehr kontrolliert. Er bekam immer, was er wollte. Norman, wir zeigen Sie gleich in Großaufnahme, wie Sie schwitzen. Konzentration bitte! Jetzt! Beginnen Sie jetzt zu schwitzen! Thank you. Ihr Leben lang waren Sie fasziniert von abweichender Sexualität. Schauspieler? Ich hasse Ihren Anblick. Schauspieler sind nichts anderes als Rindviecher. Auch die Schauspielerinnen. Ich sage Ihnen das auch, dass ich Ihren Anblick hasse, immer wieder. Und was machen Sie? Sie lieben es, diese Exhibitionisten. Jeder Beruf, der von einem Mann verlangt, Schminke und Puder im Gesicht zu haben, damit er sich seinen Lebensunterhalt verdienen kann. Denken Sie nur, Puder, Schminke, im Gesicht von erwachsenen Männern und Frauen. I tell you, Armstrong, I have a rule. I never discuss my work when I'm having fun. Never over a drink. Sie sind dann für einige Zeit zurück nach England gegangen, ins zerbombte London. Machten zwei Propagandafilme in französischer Sprache, die nicht gezeigt werden, arbeiten an einem Dokumentarfilm über die deutschen Vernichtungslager mit, A Memory of the Camps. Später drehen sie noch Notorious, einen Film über Nazis in Südamerika. Strangers on the Train, Dial M for Murder, während der Dreharbeiten bereits Vorbereitungen für Rear Window. Gleich darauf To Catch a Thief, ebenfalls 1954 The Trouble with Harry. Bernard Herrmann schreibt ihnen für diesen Film erstmals die Musik. Eine langjährige Zusammenarbeit beginnt. Hitch beherrschte den Cockney-Slang, konnte Reime und Wörter rückwärts, kannte die besten schlüpfrigen Geschichten aus dem East End. Er hat nichts zu mir gesagt, weder vor, noch während, noch nach einer Szene. Ich dachte, er sei unzufrieden mit mir. Ich war am Boden zerstört und überzeugt, die schlechteste Schauspielerin zu sein, mit der er je zu tun hatte. Er sagte einfach nichts zu mir. Schließlich bat ich um ein Gespräch. Er tat erstaunt. Wieso falsch gemacht? Was denn? Ich hätte es Ihnen schon gesagt, wenn Sie etwas falsch gemacht hätten. Und er sagte, er habe Angst vor dem Leben, vor Zurückweisung, vor Beziehungen. Mehr Angst als irgendjemand sonst. Er sagte mir, er habe sogar Angst, über das Studiogelände von Paramount zur Kantine zu gehen, weil er sich so vor den Menschen fürchte. I am a man. Life was monotonous, life was blue. There was a lot in us that we never knew till we found we were adjacent. That's why we are so darn complacent. Life's not monotonous, I've got you. Wenn Hitchcock mochte, was man machte, sagte er nichts. Wenn nicht, sah er aus, als müsse er sich übergeben. If we hadn't met and discovered we were meant for us. Life was monotonous, we felt old. Blood wasn't hot in us. It ran awfully cold till we met and learned to make a fuss over each other. We've discovered this and that in us. Mother Nature had a plan. Mother Nature had a plan. Now my spine is not gelatinous, for today I am a man. Life was monotonous, life was blue. Life was monotonous, monotonous, monotonous, monotonous, monotonous. Guten Abend. Mein Name ist Alfred Hitchcock. Heute Abend präsentiere ich Ihnen die erste einer Reihe von spannenden und geheimnisvollen Geschichten. Sie heißt seltsamerweise Alfred Hitchcock präsentiert. Ich trete in diesen Geschichten immer nur kurz in Erscheinung, um eine Art Beihilfe zu leisten, vor der Tat und danach. Um denen unter Ihnen, die nicht lesen können, den Titel zu nennen und um hinterher ein wenig Ordnung zu stiften für alle, die das Ende nicht verstanden haben. Das heutige kleine Fernsehspiel ist eine ganz süße kleine Geschichte. Sie heißt Rache. Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to darkest Hollywood. Night brings a stillness to the jungle. It is so quiet, you can hear a name drop. But the savage beasts have already begun gathering at the waterholes to quench their thirst. Now one should be especially alert. The vicious table hopper is on the prowl, and the spotted backbiter may lurk behind a potted palm. As you can see, I'm ready to hunt for the really big game, so I've hired a native guide. Wir sollten die Intelligenz des erwachsenen Publikums nicht immer unterschätzen. Die Leute verhalten sich viel erwachsener, wenn sie bei sich zu Hause im Fernsehen etwas umsonst bekommen. Wenn sie bezahlen müssen, werden sie wieder zu Kindern. Die Fahrt zum Kino, der Parkplatz, die Kinokarte, da erwarten sie einfach etwas Fröhliches. Sie lieben das Happy End. Und warum sollten sie auch schließlich gutes Geld dafür bezahlen, dass man sie traurig macht? Vertigo, North by Northwest. Auf dem Publikum muss man spielen wie auf einer Orgel. This was the son's room, but we won't go in there, because his favorite spot was the little parlor behind his office in the motel. Let's go down there. This young man, you had to feel sorry for him. After all, being dominated by an almost maniacal woman was enough to drive anyone to the extreme of, well, let's go in. Well, I suppose you'd call this his hideaway. His hobby, as you see, was taxidermy. Crow here, an owl there. Now, an important scene took place in this room. There was a private supper here. And, oh, by the way, this picture has great significance because, let's go along to cabin number one. I want to show you something there. Marion, ich habe Sie für Psycho engagiert, weil Sie eine talentierte Schauspielerin sind. Sie können mit der Rolle der Marion Crane machen, was immer Sie wollen. Ich mische mich nur ein, wenn Sie meine Hilfe brauchen. Beim Drehen gibt es allerdings eine Regel. Das Maß aller Dinge ist die Kamera. Ich erzähle die Geschichte durch Sie. Also müssen Sie sich bewegen, wenn sich meine Kamera bewegt. Und Sie müssen stehen bleiben, wenn meine Kamera stehen bleibt. Ich verbiete dir das, verstanden? Was fällt dir eigentlich ein, junge Mädchen in mein Haus zu bringen? Zum Essen? Bei Kerzenlicht oder roter Beleuchtung? Hat sie dich schon so verrückt gemacht, diese angemalte Larve? Mutter, bitte. Und was gibt's zum Nachtisch? Leise Musik? Zärtliches Geflüster? Ich kenn das zur Genüge. Mutter, sie ist fremd hier. Sie hat noch nichts gegessen. Draußen regnet es in Strömen. Mutter, sie ist fremd hier. Mutter, draußen regnet es in Strömen. Wenn ich das schon höre. Man liest doch immer wieder von diesen Weibern, die sich herumtreiben. Mutter, sie hat noch nichts gegessen. Ich kann mir denken, was das für ein Appetit ist. Mutter, bitte. No, I tell you, no. I won't have you bringing strange young girls in for supper. By candlelight, I suppose, in the cheap erotic fashion of young men with cheap erotic minds. Mother, please. And then what? After supper, music? Whispers? Mother, she's just a stranger. She's hungry and it's raining out. Hatten Sie meinetwegen Unannehmlichkeiten? Nein, ich... Mutter, ich meine... Ich meine... Meine Mutter. Sie ist nicht mehr so ganz... Ich habe wirklich keinen großen Appetit. Bitte verzeihen Sie, aber machen Sie sich wegen der dummen Streiterei... Keine Gedanken? So setzen Sie sich doch. Danke. Sie sind sehr liebenswürdig. Nehmen Sie bitte. Und Sie? Ich? Ich habe keinen Hunger. You eat like a bird. You know it, Gores. No, not really. Anyway, I hear the expression eats like a bird. It's really a false... False... falsity, because Birds really eat a tremendous lot. But I don't really know anything about birds. My hobby is stuffing things. You know, taxidermy. I think only birds look well stuffed because, well, because they're kind of passive to begin with. Sie essen wie ein kleiner Vogel. Sie müssen es ja wissen. Wenn ich mich so umschaue. Vögel, auch die kleinsten, fressen eigentlich eine Unmenge. Aber ich weiß nicht viel über sie. Ich stopfe nur ab und zu welche aus. Das ist mein Hobby. Manche stopfen Hunde und Katzen aus. Das könnte ich nicht. Diese aufgerissenen leeren Augenhöhlen. Vögel sind viel netter. Ein eigenartiges Hobby. Und nicht so teuer, wie Sie vielleicht denken. Ein Dutzend Nadeln, Garn, Sägemehl, die Chemikalien natürlich. Jeder Mensch braucht ein Hobby. It's sad when a mother has to speak the words that condemn her own son. But I couldn't allow them to believe that I would commit murder. They'll put him away now, as I should have years ago. He was always bad. And in the end, he intended to tell them I killed those girls and that man. As if I could do anything except just sit and stare, like one of his stuffed birds. Der beste Freund für einen Mann ist seine Mutter. Das meinen Sie doch wohl nicht ernst. Haben Sie keine einsamen Momente in Ihrem Leben? Manchmal schon. Sehen Sie? Ich bin auf der Suche nach einer Insel für mich allein. Dem Schicksal kann man nicht entgehen. Es hat aufgehört zu regnen. Mir kommt das Leben vor, als wären wir in unserer eigenen Falle gefangen. Wie Ratten. Wir kratzen und schlagen, aber nur in die Luft. Ein Sohn ist kein Ersatz für einen Liebhaber. Das Grauen kommt nicht aus dem Jenseits. Anthony Perkins wurde zur Ikone. Mit John Wayne bildet Norman Bates die zwei Seiten des amerikanischen Traums. The bathroom. Well, it cleaned all this up, you know. Big difference. You should have seen the blood. The whole place was, well, it's too horrible to describe. Dreadful. And I'll tell you, there's a very important clue was found here. Down there. Well, the murderer, you see, crept in here very slowly. Of course, the shower was on, there was no sound. And, ich zeigte Luigi Loreschi den fertigen Film. Als Janet sich im Badezimmer des Hotels auszog, begann er auf seinem Sessel herumzurutschen. Stimmt was nicht, Luigi? Fragte ich ihn. Und dann kam die Duschszene. Mittlerweile zitterte Luigi vor Angst. Und er schrie, Hitch, ich sehe eine Brust! Und ich antwortete ganz ruhig, Luigi, das bildest du dir nur ein. Es gibt keine Brüste in diesem Film. Es sind wirklich keine Brüste zu sehen. Janet Leigh hatte ihre Brustwarzen fleischfarben überkleben müssen. Trotzdem hatten sie Probleme mit der Zensur. Man zwang sie schließlich, jegliche Nacktheit herauszuschneiden. Am Ende aber blieb die Duschmordszene doch genauso, wie ich sie konzipiert hatte. Mit Ausnahme einer anstößigen Einstellung, in der von oben der Po zu sehen war. Während meiner ersten Woche bei Paramount kam ich mit Jackett und Krawatte zur Arbeit. An meinem zweiten Montagmorgen zog ich mich an wie all die anderen auf dem Studiogelände. Bequeme Hose, Slipper, Hemd mit offenem Kragen, Baumwollpullover mit V-Ausschnitt. Hitch trug wie üblich seinen dunklen Anzug, weißes Hemd, schwarze Schuhe und schwarze Krawatte. Als wir morgens unseren Kaffee tranken, sah ich nicht ein einziges Zeichen der Missbilligung in seinem Gesicht. Am Abend aber, als ich zu meinem roten T-Bird Cabriolet hinausging, das auf einem Parkplatz geparkt war, holte Peggy, Hitchs Assistentin, mich ein und sagte, Entschuldigen Sie, dass ich es erwähne, aber Hitch denkt, es wäre vielleicht besser, wenn Sie sich zur Arbeit nicht ganz so salopp anziehen würden. Es wird behauptet, dass einem Ertrinkenden das Leben noch einmal blitzartig vor Augen steht. Ich habe Glück, dass ich soeben diese Erfahrung machen durfte, ohne nasse Füße bekommen zu haben. Es heißt, dass jede Minute ein Mord geschieht. Ich will sie also nicht weiter aufhalten. Mr. Hitchcock, bitte warten Sie. Ich würde Sie gerne noch einmal, ich meine jetzt, so kurz vor Ende der Sendung, würde ich gerne noch einmal den Schrei hören. Für die Stimme von Mrs. Bates mischte ich die Stimmen eines Schauspielers, der Frauenstimmen nachmacht, und zweier Schauspielerinnen ineinander. Im Director's Cut von Francie leuchtet der Speichel auf Brendas hervorquellender Zunge. Ja, danke, Marion, das sagten Sie bereits. Mr. Hitchcock, den Schrei. Bitte. Mein Gott. Seekranke Frauen. Er ließ sich flussabwärts tragen, zum Meer. You should have seen the blood. The whole place was, well, it's too horrible to describe. Wasser mischt sich bei Hitchcock immer mit Blut. Aber das sagte ich bereits. Das Geschrei der Möwen. Frauenleichen in den Dünen. Wer auf das Meer sieht, die Zeit verliert irgendwie an Bedeutung. Mr. Hitchcock, den Schrei, bitte! Filme machen bedeutet, dem Tod bei der Arbeit zusehen. Bei der Duschszene bewegt sich die Kamera so langsam auf sie zu, sie sind bereits tot, Marion, dass man sehen kann, wie die Wassertropfen auf ihrer Haut trocknen. Ich sehe dich vor mir, Marion. Wie du die Hand ausstreckst, den Duschvorhang, Glied für Glied reißt er aus der Befestigung. Atemstöße, die aus deinem Körper dringen. Er trank zu viel. Seht so. Im Gesicht von Männern und Frauen. Frauen sind, sie haben sowas, naja, sie wissen schon. Er trank zu viel. You're my type. You are. Yes. You are my type. Please, let me answer the telephone. If you get the call, I will come right here in person. Vögel, auch die kleinsten, fressen eigentlich eine Unmenge. Aber ich weiß nicht viel über sie. Ich stopfe nur ab und zu welche aus. Das ist mein Hobby. Manche stopfen Hunde und Katzen aus. Das könnte ich nicht. Diese aufgerissenen leeren Augenhöhlen. Vögel sind viel netter. Wie Hitchcock von Michael Farin und Hans Schmid. Mit Wolfgang Hess, Sophie von Kessel, Stefan Rabo und Roderich Fabian. Ton und Technik Hans Scheck, Günther Hess und Susanne Herzig. Regieassistenz Holger Buck und Christiane Klenz. Regie Bernhard Jugel. Produktion Bayerischer Rundfunk 1999.